als Mann zu handeln, den Weg der Tugend fortzuwandeln. Schließ mir die Schreckenspforten auf, ich wage froh den kühnen Lauf. Was hör ich? Paminenstimme? Ja, ja, das ist Paminenstimme. Wohl mir, nun kann sie mit mir gehen. Nun trennen uns kein Schicksal mehr. Wenn gleich der Tod beschieden wär, wenn gleich der Tod beschieden wär, ist mir erlaubt, mit dir zu sprechen. Dir ist erlaubt, mit mir zu sprechen. Welch